14 Tagen muss Schweres ich ertragen. Ich kann es dir kaum sagen, so toll hat's mich gepackt. Seit ich dich gesehen, da ist's um mich geschehen. Wie soll das weitergehen, hab ich mich oft gefragt. Wie soll das weitergehen? Wenn du wüsstest, ach, wie ich dich liebe und wie gern ich immer bei dir bliebe. Wenn du wüsstest, wie des Nachts ich von dir träume, dass ich deshalb meine Straßenbahn versäume. Wenn du wüsstest, wie ich an dich denke und wie gern ich dir mein Herz verschenke, ließest du mich nicht mehr an der Ecke stehen. Das ist nicht schön. Nein, gar nicht schön. Doch du willst nichts von mir wissen und verbietest mir das Küssen und ich muss nun ganz allein nach Hause gehen. Ach, wie ich dich liebe und wie gern ich immer bei dir bliebe. Wenn du wüsstest, wie des Nachts ich von dir träume, dass ich deshalb meine Straßenbahn versäume. Wenn du wüsstest, wie ich an dich denke und wie gern ich dir mein Herz verschenke, ließest du mich nicht mehr an der Ecke stehen. Das ist nicht schön. Doch du willst nichts von mir wissen und verbietest mir das Küssen und ich muss nun ganz allein nach Hause gehen.